Hallo und herzlich willkommen zu einer Sendung live aus dem Kontrollzentrum der Emotionen in Dalia Dierpack-Lauers Kopf. Vor mir versammelt sind Freude, Wut und Angst. Freude, was sagen Sie? Warum sollte Dalia ein Praktikum bei Deutschlandfunk Nova machen? Dalia studiert den Master Public History, in dem man sich theoretisch und praktisch mit Geschichte in der Öffentlichkeit auseinandersetzt. Dieser Master passt einfach perfekt, denn Dalias Leidenschaft ist die Geschichte. Und sie möchte diese Leidenschaft mit anderen Menschen teilen. Im Studium hat sie verschiedene Vermittlungsmedien kennengelernt und Geschichtsvermittlung durch das Radio oder durch Podcasts hat ihr am besten gefallen. Das Praktikum bei Deutschlandfunk Nova wäre eine tolle Chance, um zu lernen, wie journalistisches Arbeiten für das Radio oder für Podcasts auf professioneller Ebene abläuft. Toll wären natürlich Einblicke in die Sendung Eine Stunde History, aber auch darüber hinaus wäre ein Praktikum einfach so toll. Wut, was denken Sie? Es macht mich wütend, wie Teile der Öffentlichkeit unvollständige und einseitige Geschichtsbilder politisch instrumentalisieren. Deshalb ist es unglaublich wichtig, ein kritisches Geschichtsbewusstsein der Gesellschaft zu fördern. Auch deshalb möchte Dalia Geschichtsjournalismus machen. Angst? Ihnen scheint etwas auf der Zunge zu brennen? Was ist, wenn das Praktikum Dalia überfordert? Ach, Angst. Lass mich dir als Freude sagen, dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Dalia hat schon erste Erfahrungen mit Audioformaten, sie ist wissbegierig, kreativ, arbeitet gewissenhaft und hat auch einfach Lust auf die Erfahrung. Emotionen, ich danke Ihnen für das Interview. Wenn Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mehr über Dalia Dierpack-Lauers Kopf erfahren wollen, schreiben Sie doch eine E-Mail. Machen Sie es gut!